Ich finde es interessant, dass er wirklich nur Outcasts begegnet. Weil der Film erzählt ja im Grunde nur einsame oder ausgestoßene Persönlichkeiten. Ja. Was natürlich schön ist für den Film, was natürlich schön ist für das Gefühl von, wir raufen uns zusammen und wir machen uns gegenseitig eine gute Zeit, auch wenn wir eigentlich in der Gesellschaft nicht stattfinden. Ganz, ganz soft einsteigen. Es gibt wieder eine neue Episode. Ploa, herzlich willkommen hier in meiner Küche. Ich habe zu Jans gerade gesagt, wir können heute ja mal ganz soft einsteigen. Disclaimer, dieser Opener war nicht meine Idee. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Muss man sehen Podcast. Hallo Johannes. Hallo Ploa. Wir werden uns wieder einmal über einen Film unterhalten und zwar diesmal keinen Film, den wir uns gegenseitig aufgegeben haben, sondern einen Film, der uns aufgegeben wurde. Wobei das ja auch nicht so 100% stimmt. Uns wurde aufgegeben, doch mal was von Kitano zu machen. Ja, das stimmt. Und dann haben wir einmal die Liste durchgeguckt. Ich glaube, Johannes kannte gar nichts von Takeshi Kitano bis dato. Ich wollte das Castle, wie heißt das, Takeshis Castle, aber das wollte nicht. Dann habe ich einmal so die Liste durchgeguckt, was gibt's denn so an Kitano-Filmen, und ich muss ehrlich sagen, mein Kitano-Wissen ist auch eher so sehr monothematisch, und zwar halt vor allem in den 90ern, als okay. Er einfach sehr bekannt war im außerjapanischen Filmbereich. Der hat danach auch noch ganz viel gedreht, aber dazu kommen wir später noch. Ja. Und ich habe, also die Range an Filmen von Kitano, die ich kenne, reicht von 1990 bis 2001. Und da habe ich dann gesagt, ach komm, lass uns den nehmen. Das ist, glaube ich, am ehesten der Johannes gefallen könnte. Okay. Und dann haben wir uns für Kikuchiros Sommer entschieden aus dem Jahr 1999. Nachdem ich den jetzt gesehen habe, habe ich überlegt, ob es vielleicht doch besser gewesen wäre, einfach mit dem Zeigefinger auf irgendwas zu zeigen, was wir beide nicht kennen. Vielleicht, vielleicht. Aber vielleicht auch nur meine Haltung zu diesem Film, weil ich, ihr ahnt's schon, vielleicht nicht 100% zufrieden bin. Oh, ich bin sehr gespannt darauf. Aber gucken wir uns doch erst einmal an, wer ist denn dieser Mann, der diesen Film gemacht hat? Oh, okay. Und normalerweise würde ich ja bei sowas Wikipedia zitieren für den Einstieg. Aber das ist unvollständig. Deswegen habe ich mir selbst einen Einstieg geschrieben. Moment. Wikipedia ist unvollständig. Der Wikipedia-Artikel ist relativ groß. Das geht vor allem um den Eröffnungssatz, der bei Wikipedia ja immer so schön pointiert ist. Und da steht irgendwas, was Kitano ist. Und das ist zu wenig. Okay. Ich hoffe, ich habe alles zusammengekriegt. Takeshi Kitano ist ein japanischer Comedian, Sitcom-Actor, Radio-Host, Schauspieler, Game-Show-Moderator, Hunger-Games-Veranstalter, Videospielentwickler, Filmkritiker, Regisseur, Dichter, Autor, Maler, Dozent, Kolumnist, Politshow-Moderator, Synchronsprecher, intellektueller Provokateur, Musiker und Produzent. Habe ich was vergessen, Johannes? Glaube nicht. Also jetzt im Kopf alles durchgegangen. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Was hat der alles gemacht? Und wie so viele Europäer und Amerikaner kannte ich Kitano zuerst von Takeshis Castle und dann von seinen Filmen. Und dann hat es auch irgendwie aufgehört, bis auf die Tatsache, dass ich wusste, dass dieser Mann in Japan alles gemacht hat, was man machen kann. Nicht mal Takeshis Castle kannte jeder. Also es ist in europäischen Kreisen schon eher, aber ich glaube in Amerika. Ich habe viele Podcasts gehört, die nicht mal das kannten. Ja, Takeshis Castle ist in Deutschland im DSF gelaufen, eine Zeit lang so am Nachmittag. Und so. Ja. Die haben einfach die richtige Zeit getroffen, wenn Schüler nach Hause kommen und irgendwas gucken wollen, um sich so ein bisschen das Gehirn berieseln zu lassen. Ja. Und ich war einer davon. Ich habe das damals im Fernsehen dann einfach geguckt, ne? Fernsehen angemacht, so, ach geil, okay, Takeshis Castle kann man laufen lassen. Ich weiß nicht, bin so richtig warm geworden bin ich damit nie, aber vielleicht habe ich es auch nicht im richtigen Alter gesehen, weil um diese Zeit hatte ich gar keinen Fernseher. Ich hatte kaum Zugang zu einem Fernseher in diesem Alter. Ja, okay. Also es ist, glaube ich, so Leute, die einen Fernseher hatten und dann so die Vorzüge des Kabelfernsehens genossen haben, MTV und Viva, die hatten so als drittes im Programm, ach, lass uns mal gucken, ob auf DSF irgendwas Geiles läuft. Und das war dann halt doch öfter Takeshis Castle. Das. Weißt du, was auf DSF gelaufen ist? Nachts um eins. Ruf mich an. Das habe ich geguckt, wenn ich eine Chance hatte. In diesem Alter. Liebe Gen Z, tut uns leid. Ein bisschen Boomer-Humor müsst ihr in dieser Episode ertragen. Oh, fuck. Oh, Takeshis Castle, das hat er in den 80ern gemacht. Ne? Davor hat er schon ganz viel anderes gemacht. Und zwar war er vor allem in den 70ern primär als Comedian bekannt. Daher kommt auch sein Spitzname, Beat Takeshi. Ja. Er war nämlich als Duo zusammen mit Kaneko Kiyoshi unterwegs. Als The Two Beats. Ja. Und die sind in Stripclubs aufgetreten, in Yakuza-Umfeldern und haben da so ihre typischen Slapstick-Nummern gemacht, die offensichtlich irgendwie so klassische japanische Comedy waren. Die haben auch Gangster, Yakuza-Gangster auf der Bühne dargestellt. Mhm. Und also Yakuza ist die Mafia dort, ne? Und die haben die dann nach den Auftritten zu sich geholt und mit denen getrunken und hat sie eingeladen, hier, isst was, trink was. Und haben denen die wildesten Stories erzählt über irgendwelche Mafia-Sachen. Ja. Oh, ich weiß nicht, ob ich das durchgehalten hätte. Ich glaube, wir reden in der Gozu-Folge, wo es um einen anderen sehr, sehr, sehr vielseitig schöpferischen Japaner geht, nämlich Takashi Miike, reden wir relativ lange über die Yakuza, die ja wirklich sehr spannend sind in Japan, als nicht einfach nur als Unterwelt, sondern auch so als Subwelt. Die Yakuza haben in Japan ganz lange auch so ein bisschen anders funktioniert als die Mafia in Italien. Wobei es gibt schon Anknüpfungspunkte, aber bei denen war das Soziale und das Verantwortungsvolle für das eigene Viertel war irgendwie noch größer. Mhm. Und die Yakuza, die waren offiziell quasi. Es gab offizielle Yakuza-Magazine. Oh Gott, oh Gott. Und die haben irgendwie, die haben Politik gemacht und die waren einfach Teil der Öffentlichkeit und gleichzeitig am Rand der Öffentlichkeit. Ja. Ich glaube, so eine Art von Verbrechen, wie wir sie nie verstehen werden, wo wir irgendwie so an kulturelle Barrieren stoßen. Vielleicht. Es ist aber total spannend. Aber mafiöse Strukturen haben wir auch kennengelernt, die sehr tief in Politik gegangen sind. Ja, so. Aber anders. Nicht so offiziell. Die Yakuza, standen deutlich mehr in der Öffentlichkeit und waren deutlich weniger verborgen und hatten ihre Stars und ihre Sympathieträger und es wurde einfach sehr viel mehr nach draußen getragen und auch ganz lange, dann wurden sie ja irgendwann verboten und dann haben sie noch so halboffiziell existiert und dann mussten diese Magazine zumachen, die halt Gossip aus der Yakuza-Welt gebracht haben, so wie uns Magazine Gossip aus der Welt der königlichen Familie bringen. Wie hat er ihn umgebracht? Mit einem Messer? Mit einem Gewehr? Welche Vorteile und Nachteile gibt es denn? Frag mich nicht, das ist auf jeden Fall ein total spannendes Thema, über das wir heute Gott sei Dank wenig reden müssen, weil wir keinen Yakuza-Film gucken. Auf jeden Fall war er dann irgendwann nicht nur Comedian auf der Bühne, sondern auch Comedian im Radio und Comedian im Fernsehen. Und er hat dann verschiedene Sendungen moderiert, sowohl im TV als auch im Radio, vor allem in den 80er Jahren. Und das war auch die Zeit, in der er als Schauspieler entdeckt wurde, und zwar von einem sehr großen japanischen Regisseur, nämlich von Nagisa Oshima, der ihn in diversen Nebenrollen besetzt hat. Da hat er irgendwie angefangen, er ist so ein bisschen da reingestolpert. Ne? Er war als Sitcom-Actor, da war er ja da schon unterwegs und dann war plötzlich so die Idee, hey, der kann vielleicht auch ein bisschen mehr, dem können wir auch vielleicht ernstere Rolle geben. Und dann ist er so nach und nach als Nebendarsteller reingerutscht in das Filmbusiness. Und das war auch die Zeit, in der er Takeshis Castle dann gemacht hat, 1986 bis 1989. Man muss so ein bisschen dazu sagen, dass er als Comedian ja so bekannt war und so berühmt war, ein sehr schwarzer Humor, also so schwarz, in der Bronx würde verhaftet werden. Der ist also... Oh, Boomer! Boomer! In Texas würde er erschossen werden? Besser, danke. Okay. Okay, der war immer als Comedian bekannt und als er das erste Mal seine erste ernsthafte Rolle hatte, hat er sich mal ins Kino reingesetzt und geguckt, wie die Leute reagieren, und war wahnsinnig enttäuscht, als die Leute gelacht haben, als er aufgetaucht ist. Er hat sich auch in Interviews zu Kikuchiro geäußert und hat gemeint, ey, wenn die Leute in Japan mich sehen, in diesem Film, dann sehen sie halt die ganze Zeit den Clown und den Slapstick-Typen und so weiter. Und es war so angenehm, diesen Film in der europäischen Rezeption nochmal anders wahrzunehmen, wo die Leute halt viel mehr auf das dramatische Moment gucken, weil sie weniger abgelenkt davon sind, dass der große Clown Takeshi Kitano da rumspringt die ganze Zeit. Ja. Er hat dann genau dieses Takeshis Castle gemacht und daher kannte ich ihn als erstes. Das war, wie gesagt, 1986 bis 1989 in Japan gelaufen. Riesige Show mit wer überlebt und wer kann am Schluss gegen den bösen Takeshi kämpfen. Dass jetzt auch nochmal so ein Remake gekriegt hat, das war einfach ein Riesending, und es war in Deutschland, war es dann irgendwie zusammengeschnitten und neu kommentiert und synchronisiert. Und aber das war ein riesiger Hit in Japan und in Europa auch. Man muss sagen, dass ich erinnere mich daran, wie die das hier synchronisiert haben, das klang sehr hart nach Rassismus, muss man sagen. Ja. Das war schon, die haben doch teilweise den Akzent irgendwie nachgemacht und so. Ja, es war echt schon ziemlich nicht schlimm. Und es war auch so ziemlich, ziemlich herablassend gegenüber den KandidatInnen, die da aufgetreten sind. Ja. In der Show geht es ja wirklich darum, dass hunderte von Leuten versuchen, eben zu diesem Schloss von Takeshi zu kommen. Das schaffen sie in diesen Minispielen. Mhm. Und die Minispiele enden meistens damit, dass Leute ins Wasser fallen oder hart auf den Boden klatschen oder Schleim abkriegen oder wie auch immer ausscheiden. Ja. Und das wurde dann natürlich genüsslich ausgebreitet. Und wenn du so viele Leute hast, die da mitmachen, dann hast du halt sehr viele Leute, die stolpern, die fallen. Und es war vor allem dafür bekannt, dass es halt, dass man sich halt einfach drüber lustig machen konnte, wie Leute auf die albernste und teilweise tollpatschigste Art scheitern. Ja. In der Zeit war er auch Videospielentwickler. Er hat fürs NES ein Spiel programmiert, beziehungsweise an einem Spiel mitgearbeitet. Er selbst hat nicht programmiert, aber hat zumindest das Konzept entwickelt. Ja. Takeshis Challenge, das als eines der schwersten Videospiele überhaupt gilt. Oh mein Gott. Und das quasi unspielbar ist, weil du spielst quasi so einen Alltag und musst dann in eine Karaoke-Bar gehen und so einen Scheiß machen. Aber der Markt ist doch sowieso in den 80ern, 90ern voll von völlig unspielbaren Videospielen. Nein. Was? Damals waren Spiele noch richtig schwer. Ja, genau, richtig schwer. Ja. So, dass man wirklich nicht durchkommt. Wie hat der sich denn jetzt noch einen draufgesetzt? Der hat es einfach geschafft, ein Spiel zu machen, bei dem man ganz oft nur scheitern kann, weil man muss ganz genau die richtigen Knöpfe drücken, man muss das Lied richtig reinsingen. Das war das Famicom, das japanische NES, das hatte so ein Mikro noch am Controller. Und da musste man dann Karaoke singen und die Töne treffen. Und dann gab es aber so typisch schrägen Takeshi-Humor. Es gab so eine Szene, man hat irgendwie einen Alltag gespielt, aber dann gab es die Frau, die sich von einem trennen will. Und dann hat man die Wahl, ob man sich mit ihr versöhnen will oder ob man sie totschlagen will. Oh, es war wohl ziemlich daneben. Alter. Ich habe das einmal kurz angespielt und festgestellt, dass ich sehr früh an der Sprachbarriere scheitere. Okay. Und hab's dann auch gar nicht weiter versucht, weil es auch nicht aussah, als ob es besonders viel Spaß machen würde. Okay. Er ist dann durch Zufall eigentlich auch so ein bisschen in dieses Regie-Ding reingerutscht, ne? Ja, total zufällig, weil der Regisseur eigentlich, der eigentlich ran sollte, der hatte dann keine Zeit mehr oder was? 1989, Violent Cop. Er sollte die Hauptrolle spielen von Kinji Fukasaku. Der war der Regisseur von dessen Film Violent Cop. Aber Takeshi Kitano hat halt alles gemacht und hatte entsprechend keine Zeit. Und der ganze Drehplan war so krass nach ihm orientiert. Oh, ne? So, Gott. Und dann hat er hier diese Radioshow und dann hat er hier diese Aufzeichnung von dieser Gameshow und von diesem Polit-Talk und was auch immer. Aha. Und okay, wir müssen irgendwie das da reinpressen. Bis zu dem Punkt, wo dann irgendwann Fukasaku gesagt hat, ey Leute, ich hab keinen Bock mehr. Sucht euch jemand anderen, um den Scheiß zu machen. Ich kann damit nicht arbeiten. Okay. Und dann haben die Produzenten gesagt, Takeshi, wie wär's denn? Krass. Der Typ ist jeden Tag im Fernsehen gelaufen. Und ich glaube, er läuft immer noch jeden Tag im Fernsehen. Du kannst in Japan quasi nicht Medien gucken, ohne über Kitano zu stolpern. In den 90ern, 80ern und 90ern noch viel krasser als heute. Ja. Aber bis heute hat er einfach seinen Ruf weg, dass er alles Mögliche in Japan macht. Absoluter Wahnsinn. Und das Krasse ist, das war aber komplett anders als das, was er davor halt gemacht hat. Davor war er halt wirklich eher so als Comedian unterwegs. Und das war ein ernster Film. Und er ist dann diese ernsten Filme reingerutscht. Er hat nach Violent Cop Sonnetine gemacht, der 1993 auch relativ wohlwollend in Amerika und Europa wahrgenommen wurde. Und ich glaube, es war dann so der Moment, wo er so ein bisschen im Westen als Your Favorite Director, Director bekannt wurde, weil Tarantino hat ihn abgefeiert. Mhm. Wenn Quentin Tarantino gefragt wurde, was sind die besten Filme, die du in den letzten Jahren gesehen hast, hat er halt einen Kitano-Film genannt. Ja. Und so wie das damals in den 90ern war, Pulp Fiction und so. Wenn Tarantino gesagt hat, den Regisseur müsst ihr gucken, dann gucken haben den alle. Alle angefangen, diesen Regisseur zu gucken. Ja. Sag mal, Plor, möchtest du eigentlich Tee? Dann machen wir es noch ein bisschen gerne, gemütlicher bitte. Hier. Oh ja, das ist super. Keine japanische Teezeremonie, sondern einfach stinknormaler ostfriesischer schwarzer Tee. Ja, mit Klunkier. Bünding. Oh, dürfen wir das sagen? Bünding. Und ich bin auf den Regisseur Kitano auch aufmerksam geworden durch dieses Tarantino-Ding. Und zwar wirklich so parallel auch mit dem Takeshis Castle Kitano. Und ich habe die beiden nicht zusammengebracht. Ah, ja, ich habe das quasi parallel rezipiert, aber das waren für mich einfach zwei unterschiedliche Personen. Ich finde auch, dass das in der Rezeption einfach schwer zusammenzubringen ist. Ja, total. Und ich habe dann Hanabi habe ich als erster Film von ihm gesehen und das war ja auch so sein internationaler Durchbruch komplett aus dem Jahr 1997. Davor hat er noch einen schweren Unfall, bei dem er fast gestorben ist. Motorrad und es gab auch Spekulationen, dass es ein Selbstmordversuch gewesen sein könnte. Oh, okay. Aber das ist halt auch so Gossip, also keine Ahnung. Er war in den 90ern, war er plötzlich in Europa angekommen als Regisseur, vor allem dank Hanabi, aber auch Violent Cop und so Sonnetine wurden dann neu rezipiert vom europäischen Publikum, einfach weil er abgefeiert wurde von den amerikanischen Kultregisseuren. Ja. Und Hanabi ist tatsächlich mein Kitano-Lieblingsfilm, das war ein richtig, richtig guter Film. Okay. Vielleicht gebe ich dir noch mal irgendwann, dass du einen Kontrast dazu hast, wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass wenn du mit Kikuchiro an bestimmten Stellen unzufrieden bist, dass Hanabi dann auch nichts für merkwürdig ist. Weil so ein paar Sachen, wie zum Beispiel eine sehr spezifische Art der Erzählung und auch eine sehr spezifische Art von teilweise unpassendem, komisch wirkendem Humor, hat er auch in seinen brutalen Filmen. Ja, ich glaube aber, dass das gar nicht die Punkte sind, die mich so rauswerfen. Dann bin ich noch gespannter. Ja. Naja, auf jeden Fall war er dann in den 90ern war ein großer Star und hat auch Filme gedreht, die in Europa und Amerika wohlwollend aufgenommen wurden. Kikuchiro Sommer fällt auch in die Zeit. Er hat auch sowas gedreht wie Prada, Dolls. Und dann allerdings ist er wieder so ein bisschen verschwunden aus dem Blick der europäischen und westlichen Öffentlichkeit. Auch aus meinem Blick. Ja. Hat in Japan aber munter weitergemacht. Und er hat dann neben einem Samurai-Film, der sich mit Sato Ichi beschäftigt, was wohl offensichtlich so eine ganz große japanische Kultfigur ist, hat er angefangen, selbstreferenzielle Filme zu drehen. Vor allem Takeshis und Glory to the Filmmaker, wo er sein eigenes Dasein als Regisseur thematisiert. Und ich habe Takeshis so ein bisschen geguckt und finde, das geht schon so in die Richtung unsehbar. Oh, okay. Also er spielt da sehr wild mit Metaebenen und ganz vielen Selbstreferenzen, die man nicht versteht. Dann findet man es halt auch einfach nicht lustig. Mm. Wenn man die Referenzen nicht versteht, die er auf seine Karriere macht, dann gibt es so einen Punkt, wo man sagt, okay, ich bin jetzt einfach draußen. Aber er hat eine politische Show gehostet und hat dann wirklich ernsthaft mit japanischen Gästen, mit westlichen Gästen über soziale Probleme geredet. Ja. In der Zeit ist er auch ziemlich unangenehm aufgefallen mit so einigen provokanten Statements zum Thema Homosexualität, die alles andere als geil sind. Deswegen müssen die gar nicht so wiederholt werden. Okay. Und ich weiß nicht, also Takeshi Kitano war in der Zeit auch jemand, der gerne provoziert hat, war auch vorher schon, der gerne auf diesen derben Humor gesetzt hat. Und er hat dabei teilweise öfter Grenzen überschritten, die man auch gerade in den 2000ern nicht mehr überschreiten musste. Ja. Wo die Gesellschaft eigentlich schon weiter und progressiver war. Hm. Und dann nebenbei hat er dann noch ein bisschen gemalt, hat Musik gemacht und alles das halt gemacht, was man macht, wenn man irgendwie kreativ ist und offensichtlich zu viel Zeit hat und ist bis zum heutigen Tag unterwegs. Wir haben ihn in Ghost in the Shell gesehen als Nebendarsteller unter anderem. Er spielt immer mal wieder auch in westlichen Filmen mit. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es vielleicht stimmen könnte, was ich die ganze Zeit lese, dass nach seinem Motorradunfall das Ganze ein kleines bisschen nachdenklicher geworden ist, wenn man sich die Filmografie und die Malerei und so weiter, was er danach, also er hat erst angefangen zu malen, als er nach dem Unfall und so. Vielleicht ist auch dieser Film so ein bisschen Reflexion davon. Ja, womit wir zu diesem Film kommen. Ja, endlich. Machen wir jetzt schon 20 Minuten. Nein, noch nicht ganz, aber. Kikuchiro oder Kikuchiro Sommer, wie er im Japanischen und auch im Deutschen heißt. Ja. In dessen Mittelpunkt ja gar nicht Kikuchiro steht eigentlich, ne, sondern Masao. Ja, aber das kriegen wir ja nicht mit so richtig. Aber lass uns mal ganz in Ruhe erstmal zusammenfassen, was eigentlich passiert. Es gibt einen kleinen Jungen, der uns sehr einsam erzählt wird, der auf einem großen Feld steht und wir stellen fest, die Sommerferien fangen an, alle anderen sind weggefahren und er ist allein. Und dann stellen wir fest, er hat nicht mal Familie, mit der er losziehen könnte, sondern er wohnt bei seiner Großmutter und sein Vater scheint tot zu sein und seine Mutter lebt völlig woanders und verdient offenbar Geld dafür, dass er da bei seiner Großmutter leben kann. Masao beschließt, nachdem er Bilder von seiner Mutter gesehen hat in der Wohnung von seiner Großmutter, dass er sie unbedingt sehen will und bricht dann auf und stößt dann mit zwei Freunden von seiner Mutter zusammen. Mhm. Namenlose Freunde, eine Frau und ein Mann, der offensichtlich irgendein Kleinkrimineller ist. Wir wissen es nicht genau. Er ist der Mister. Er wird von ihm immer Mister genannt. Dieser Mister wird von Takeshi Kitano gespielt. Mhm. Und die Frau nötigt quasi diesen Mister, der, wie wir später erfahren, Kikuchiro ist der titelgebende Kikuchiro, doch Masao mitzunehmen und Masao zu begleiten zu seiner Mutter, weil er eigentlich viel zu jung ist, um diese Reise allein zu begehen. Und gibt ihnen Geld mit. Dass Kikuchiro dann erstmal beim Pferderennen komplett raufkloppt, auf eine wirklich absurde Weise, indem er sich versucht, aus dem Jungen die Zahlen rauszupressen, weil er offensichtlich abergläubig hofft, dass dieser Junge einen siebten Sinn hat für Pferderennen. Die ersten Schätzungen des Jungen haben ja gestimmt. Ja. Also probiert man es siebenmal nochmal, bis man pleite ist. Auf jeden Fall kommt es dann allerdings zu einem Umdenken bei Kikuchiro, unter anderem auch, weil Masao fast von einem fremden, bösen, gefährlichen Mann, wie es heißt, missbraucht wird. Und er beschließt dann tatsächlich, Kikuchiro Masao zu helfen, seine Mutter zu sehen. Und die beiden brechen auf zu einer Art Roadtrip, ohne Geld, ohne Auto, ohne irgendwas, um zu der Mutter zu kommen und begegnen dabei verschiedensten Personen. Und wir begleiten sie auf dieser Reise durch den Sommer. Das ist eine gute Zusammenfassung. Am Ende, wir haben noch nicht erzählt, dass er bei seiner Mutter ankommt, oder? Er kommt bei seiner Mutter an, aber diese Mutter hat offensichtlich ihr eigenes Leben, hat eine Tochter und einen Mann und wirkt so, als hätte sie keinerlei Interesse mehr an dem Jungen, was aber nicht näher ausgeformt wird, sondern sie gehen da einfach wieder weg und der Junge weint und findet es scheiße, dass seine Mutter sich nicht mehr für ihn interessiert. Und es findet so eine Art Bonding dann statt zwischen diesem sehr ruppigen Herumtreiber Kikuchiro. Sehr, sehr ruppig. Und dem jungen Masao. Und auf dem Weg wird er zu so einer Art Vaterfigur. Mhm. Er nimmt diese Rolle erst überhaupt nicht an, um sie dann später sehr radikal anzunehmen und mit Leuten, die sie auf dem Weg kennengelernt haben, versucht er Masao einen schönen Sommer zu bereiten. Und es gibt dann einen sehr großen Block, in dem sie einfach nur merkwürdige Spiele spielen und zusammen am Strand rumhängen. Ja. Und erzählt wird zum einen, wie dieser Kikuchiro vielleicht ein wenig wächst auf dieser Reise und wie Masao aber vor allem auch ein Stück älter wird. Also eigentlich so, schon so eine sehr klassische Coming-of-Age-Geschichte, aber eben durch die Augen von Takeshi Kitano. Ja. Und das heißt, dass es ein Film ist, in dem Tragisches und Komisches munter durcheinander fliegen. Ja, sehr munter durcheinander fliegen. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Ich versuche die ganze Zeit so ein bisschen einen Punkt zu fassen, wo ich anfangen kann, dir Kritiken um die Ohren zu hauen. Ich weiß aber nicht, an welcher Stelle bist du denn? Wie siehst du diesen Film? Kommst du mit diesem Film klar oder hast du auch so größere Blöcke, die dir Probleme bereiten? Also ich komme mit diesem Film generell als Ganzes sehr gut klar. Es gibt natürlich Blöcke, die merkwürdig sind. Es gibt Blöcke, die mich sehr irritieren, wo ich so nicht genau weiß, was der Film mir erzählen will. Es gibt auch Blöcke, die mich einfach nur nerven, ohne mich zu irritieren. Ja. Das betrifft vor allem es gibt einen gewissen Punkt, wo man das Gefühl hat, dass er versucht, mit Sentimentalitäten zu kaschieren, dass sehr viel Albernes passiert, um einfach Emotionen zu evozieren. Und das klappt allerdings erstaunlich gut dann an ganz vielen Punkten, weil ich nehme diesen Film sehr oft durch die Lupe dieses Emotionalen wahr und kann in diesem Emotionalen sehr viel daraus gewinnen. Ja. Gerade weil es auch so oft gegen den Strich geht. Ne? Also wir haben eine dramatische Geschichte und es ist ja eigentlich ist ja so eine traditionelle Geschichte, die sich wunderbar für einen Feel-Good-Movie eignet. Ja. Erwachsener Mann, der irgendwie selbst Probleme hat, bändelt mit kleinen Jungen an und beide lernen voneinander und werden ein Stück reifer durch das Zusammensein. Und der Film arbeitet das aber halt sehr entgegen der Klischees, die man so kennt, ab, weil die Kikuchiro ist kein Sympathieträger. Und der ist auch am Ende kein Sympathieträger. Ja. Aber das gibt dem Film so eine gewisse Spannung und auch so eine gewisse Nuanciertheit, die man halt in westlichen Produktionen, die sehr glatt gebürgelt sind, oft vermisst. Ja, auf dem Papier möchte ich dir recht geben. Wenn ich den Film allerdings sehe, dann habe ich das Gefühl, was du so ein bisschen andeutest, dass er dieses gegen den Strich und dieses nicht die typischen Sachen nehmen, versucht zu kaschieren oder zu auszugleichen mit Übersentimentalitäten. Ja. Mit vor allem einer Musik, die mir auf den Geist geht irgendwann, die ich wirklich nicht mehr hören kann, weil die das gleiche Thema immer wieder in kleinen Variationen, immer wieder und immer wieder und immer wieder und dieses Klavier und das, was sonst bei Amelie oder sowas super funktioniert, ist in diesem Fall, finde ich, ich fühle mich richtig dolle manipuliert von der Musik. Das Witzige ist ja, dass ich die wirklich großen emotionalen Stärken im Film nicht sehe in diesen Momenten, wo wir eine Zeitlupe haben und das Kind rennen sehen und dann diese Musik spielen sehen. Gott sei Dank. Sondern in diesen totalen, die sehr, sehr Kitano-typisch statische Aufnahmen sind. Ja. Wir sehen sehr viel in der Ferne passieren und wir haben diese Leerstellen einfach dadurch, dass wir nicht genau sehen, was passiert. Und wir spüren aber, dass da irgendwie was ist. Ne? Also diese Momente, wo Masao und Kikuchiro einfach nur nebeneinander sitzen, nicht reden, sich gegenseitig anschweigen. Mhm. Es ist einfach still und man hat das Gefühl, jeder von ihnen hat so sein eigenes Kopfkino. Ja. Aber in diesem Kopfkino passiert was. Ja. Und Das sind für mich die starken emotionalen Momente, die auf jeden Fall, also ich gebe dir vollkommen recht, dass diese Sentimentalitäten der Film übertreibt ab einem gewissen Punkt. Ja. Und vor allem dieses Summer, dieses Titellied, was immer wieder gespielt wird, das hat was Manipulatives und das stresst dann auch ein bisschen. Aber das stört mich gar nicht so, weil diese ruhigen Momente, in denen auch total gegen den Strich Emotionen passieren, die sind wirklich stark. Das stimmt. Ich finde die Totalen tatsächlich auch sehr interessant und sehr schön, wenn er dann tatsächlich mal runterkommt, ne? Wenn er tatsächlich von diesem manipulativen, musikalisch sehr, sehr präsenten Ding mal runterkommt und einfach nur zeigt. Das finde ich ganz gut. Leider stört mich der Rest zu sehr. Das Problem ist auch, was ich finde, ist, das Kind hat nicht viel Persönlichkeit bekommen. Das Kind ist ganz ruhig. Aber hier würde ich sagen, das Kind kann aber auch Persönlichkeit haben, ohne und still sein. Also es funktioniert halt trotzdem beides, ne? Es könnte beides gleichzeitig gehen. Hier würde ich sagen, aber das ist vielleicht auch der Punkt, wo der Blick des Kindes, die Wahrnehmung des Kindes eigentlich das Wesentlichere ist. Wir haben den Film ja strukturiert mit diesem Ferienbuch. Ja, ja, ja. Es werden immer wieder Kapitel eingeleitet mit diesen Bildern, die manchmal ein bisschen surreal sind, manchmal ganz einfach Bilder aus der Filmhandlung vorwegnehmen und wo dann halt so ein bisschen erzählt wird, das war mein Sommer. Und da wurde Mr. von Yakuza verprügelt und ist fast gestorben. Und hier wurde ich fast von einem Fremden vergewaltigt. Oh, mein Gott. Schöner Sommer. Und also wir haben hier irgendwie so diese Perspektive des Kindes, aber ich glaube, das Wesentliche ist dann auch die Spiegelung in diesem Kikuchiro, der halt ein kompletter Herumtreiber und offensichtlich ein kompletter Versager ist, der ohne andere nicht überleben könnte. Das Ding ist, der aber dann ein Stück Verantwortung übernimmt. Ja, das ist toll. Ich finde die Figur, seine Figur Kikuchiro tatsächlich interessant. Und auch die Entwicklung, die er durchmacht. Das Problem ist bloß, dass diese Spiegelung, die du gerade ansprichst, alles machen muss. Alles in diesem Film, was den Jungen betrifft, muss über den Erwachsenen laufen. Und das interessiert mich irgendwann nicht mehr. Mich interessiert dieser Junge irgendwann nicht mehr, weil das alles über das Heavy Lifting muss alles diese männliche Hauptfigur machen, der alles erzählen muss. Wie ist es denn mit diesen dramatischen Momenten, die der Junge kriegt? Zum Beispiel, wenn er im Auto sitzt und weint, nachdem die Begegnung mit diesem gefährlichen Fremden war. Ja, es ist nicht so viel, oder? Also ich meine, es ist eine, aber das Problem ist, die Begegnung mit dem gefährlichen Fremden, oh mein Gott, fuck, Alter, das ist viel zu sehr auf Comedy gespielt und inszeniert. Das ist eine der irritierenden Szenen, ich find's voll schräg, Szenen. Unglaublich. Ich habe noch nie so eine merkwürdige Darstellung von versuchtem Missbrauch gesehen, weil es scheint mir auch komplett losgelöst zu sein von der Realität. So findet Missbrauch nicht überhaupt statt. Überhaupt nicht. Und es ist dann auch noch diese Reaktion von Kikuchiro, der dann ja diesen Fremden dann auch nochmal nötigt, um quasi ihn zu bestrafen. Ja. Es ist eine ganz merkwürdige Szene und um dem Film vielleicht so Benefit of the Doubt zu geben, vielleicht will er eine Wahrnehmung von dem Kind erzählen. Ich glaube das nicht wirklich, aber um das kurz so weiterzuspielen, vielleicht will er eine Wahrnehmung von dem Kind zu erzählen, die so verzerrt ist und dieses ganze Geschehen so verzerrt. Aber ich glaube, es ist einfach nur eine Kitano-Bizarrerie, wie er sie öfter mal in seine Filme einbaut, die keinen Sinn ergibt. Und das ist aber auch verharmlosend an der falschen Stelle, weißt du? Ja. Das ist wirklich nicht die richtige Stelle, um eine Comedy zu erzählen. Oder der Typ sitzt ja, hockt ja vor ihm und zerrt da einfach nur an seiner Hose rum, aber nicht runter oder so, sondern wirklich nur hin und her, vor und zurück und jammert da vor sich hin, dass er doch jetzt haben will, was er gerne haben will. Es ist total dämlich und es macht es keinerlei Beziehung zur Realität auf und B, ist es wirklich verharmlosend auf eine Art und Weise, die ich einfach nicht geil finde. Ich weiß noch nicht mal, also ich fand es noch nicht mal, es war noch nicht mal so als Comedy oder ich habe es noch nicht mal so als Comedy wahrgenommen, sondern einfach nur als grotesk, als merkwürdig und schräg und dadurch halt dann doch auch so irgendwie verstörend, aber nicht im positiven Sinne. Ich finde die Szene auch total merkwürdig, ich finde die total strange, ich komme an diese Szene überhaupt nicht ran und kriege die überhaupt nicht gegriffen und dann steht die halt einfach da so, ne, und das ist so. Du hast plötzlich diesen Moment, der dich komplett rausreißt, weil davor war ja alles noch so Fun and Games. Ja, genau. Auch wenn es schon hart ist, wie Kikuchiro mit Masao umspringt, weil der ist ja schon ziemlich übergriffig und hat auch sowas Gewalttätiges in der Art, wie er redet. Ja. Und er wird ja auch körperlich übergriffig. Ja. Und dann hast du aber trotzdem ist es so, hat so eine gewisse Leichtigkeit. Und dann hast du plötzlich diese wirklich merkwürdige Szene, die einfach nur erstmal verstört. Du hast jetzt genau das Gleiche angesprochen, was jetzt da noch mit dranhängt, was den Rest des Films betrifft. Weil das ist ja nicht nur diese versuchte Vergewaltigung, die da drin steckt, die irgendwie leichter erzählt wird, als sie sollte. Ich glaube, ich würde nicht sagen leichter, sondern irgendwie die einfach merkwürdig erzählt wird. Aber die Gewalt, die Kikichiro dem Kleinen gegenüber ausübt, die in der Sprache und in der Körperlichkeit, die wird auch eben mit einer Leichtigkeit erzählt, die ich sehr beunruhigend finde. Ja. Weil die nicht kommentiert wird sonst vom Film. Das stimmt, ja. Weil er am Ende der Held ist, ne? Und er hat sich nicht großartig verbessert. Er sagt nicht irgendwie, oh, sorry für das, was ich gemacht habe. Tut mir leid, ich reue und so, du weißt schon. Macht er nicht, ne? Und das sehen wir aber auch nicht. Es wird ja nicht dem Zuschauer vermittelt, dass er das hat. Er muss es ja nicht mal sagen. Aber das wird nicht kommentiert. Und das ist einfach als leichtes Mittel den Film durchziehend. Ich würde nicht geil. Ganz entscheidenden Punkt widersprechen. Also Kikuchiro ist am Ende nicht der Held. Er wächst während des Films, aber er wächst nur in seinem Rahmen. Und es stimmt, der Film kommentiert das nicht, diese Übergriffigkeit und auch dieses Physical and Mental Abusive Ding von ihm. Das kommentiert der Film nicht. Aber ich finde, der Film kriegt dadurch, dass das da ist, kriegt er halt so eine Nuanciertheit, die ihn abhebt von Produktionen aus dem Ausland, die vergleichbar wären, weil er eben, also wir kennen das ja, dass die Figur, dass das Setting wird oft erzählt, dass es so einen ruppigen Typen gibt, der durch ein Kind ein bisschen besser wird. Ja. Aber das wird halt auch immer sehr glatt und sehr gefiltert erzählt. Mhm. Aber dieser Kikuchiro wird hier halt wirklich als Mann mit Problemen und als nicht guter Mensch erzählt. Und das Realismus ist das falsche Wort in dem Setting, weil der Film einfach zu sehr drüber ist und zu unrealistisch ist. Ja. Aber es spiegelt die Realität besser wider. Weil jemand, der sich so verhält, das ist scheiße, dass er sich so verhält. Ja. Aber jemand, der sich so verhält, ist trotzdem nicht ein komplett schlechter Mensch. Und das ist so ein Facettenreichtum, der da reingebracht wird. Mhm. Den ich spannend finde, den ich auch wirklich zu schätzen weiß, weil man das sieht man einfach so selten. Das stimmt, das möchte ich dir auf jeden Fall geben. Das finde ich total richtig, weil auch die Figur mich interessiert dadurch, weil die Facetten durchaus da sind. Auch wenn er den ganzen Film durchgrummelig ist und den ganzen Film drüber irgendwelchen Leuten versucht auf die Fresse zu hauen und selber auf die Fresse kriegt und so einen großen Sprung macht er nicht in der Entwicklung. Nee, macht er nicht, aber auf keinen trotzdem Fall. Hat man, es ist ein kleiner Sprung. Ja, aber trotzdem hat man das Gefühl, dass er Facetten hat und dass er irgendwie sich entwickelt. Das finde ich gut. Das freut mich sehr an dem Film. Es gibt ja diese Mr. Strange-Szene tatsächlich gleich nach dem Missbrauch, wo es gibt so ein paar Referenzen, erkenne ich darüber, freue ich mich so. Wenn sie am Pool sitzen von dem Hotel und Kikuchiro zum ersten Mal seinen Rücken enthüllt und wir sehen ganz fett diese Yakuza-Tätowierung. Ja. In Japan sind Tätowierungen ganz krass so ein gesellschaftliches Stigma. Mhm. Wenn du tätowiert bist, dann warst du Mitglied von der Yakuza. Oh mein Gott. Es ist mittlerweile nicht mehr ganz so krass, weil jetzt sind wir halt auch im 21. Jahrhundert. Die Yakuza ist nicht mehr so präsent, wie sie damals war, aber in den 90ern war es so und auch in den 2000ern, dass gesagt wurde, wenn ihr in Japan unterwegs seid und tätowiert seid, guckt, dass man die Tätowierung nicht erkennt, weil wenn du tätowiert bist, bist du ein Gangster oder ein Ex-Gangster. Wow. Und das wird natürlich in dieser Szene erzählt. Mhm. Wir erfahren hier so ein Stück von ihm und merken, okay, der war nicht immer dieser kleine kriminelle Herumtreiber, sondern der hat offensichtlich eine harte kriminelle Vergangenheit. Und ich glaube, das wird dann auch nochmal so ein bisschen ausgefächert in dieser Bully-Szene, wenn er diese beiden Motorradfahrer anmacht und die ihm einfach diesen Engel geben, er pöbelt sie nur an, obwohl die sind ja stärker als er. Ja. Aber ich glaube, dass da soll auch erzählt werden, dass er noch so ein Stück von dieser Yakuza-Autorität hat. Okay, dass er die anpöbeln kann und die haben furchtbar Angst vor ihm, weil sie nicht einschätzen können, wie mächtig ist dieser Typ noch und lassen sich das deswegen einfach diesen Engel entreißen. Okay, den Spin hatte ich nicht im Kopf. Das ergibt viel mehr Sinn dadurch. Weil das war einer der Punkte, wo ich dachte, okay, aber auch ein bisschen lustig und dafür gebe ich das dem Film, weil ich dann das Gefühl habe, dass der Film einfach mal so Biker, die eigentlich total harte Jungs sein müssten, als so süße, weiche Männer darstellt, die ich total sympathisch und total lieb finde, was ich sehr schön finde an dem Film. Und ich finde, da kommt eben so eine düstere Note rein, die ganze Zeit dann mitschwingt. Nachdem ich ihn einmal so tätowiert am Pool gesehen habe, betrachte ich diesen Kikuchiro mit anderen Augen, weil irgendwie so ein bisschen mehr erzählt wird. Stimmt. Wie ist er zu dem geworden, was er gerade ist? Mit allem Unsympathischen, was er in sich trägt. Ja. Und umso mehr gibt es dann diese Momente, wo man sagt, wow, er wächst da gerade über sich hinaus. Das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber diese Kleinigkeit funktioniert. Und das gibt dem Film eine gewisse Tiefe dann einfach in dem Moment. Auf diese Reveal-Szene von dem Tattoo folgt so diese Dream-Sequence, ne, von dem Kind. Das eine der wenigen Sequenzen, die ich dem Kind zuschreibe, die mir eine Welt des Kindes zeigt, die ich tatsächlich spannend finde. Das ist ja seine Fantasiewelt, wenn ich das richtig interpretiere. Und das, oder sein Traum, nachdem er dieses Tattoo gesehen hat und irgendwie das Ganze versucht einzusortieren. Das finde ich super Szene, ganz tolle Szene. Er verarbeitet ja auch dieses Trauma der versuchten Vergewaltigung nochmal in dieser Szene. Wir haben ja nochmal diesen bösen Mann da und der nochmal. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich darin nicht gesehen. Weil das ist nämlich das nächste von dieser Vergewaltigungsszene, der versuchten, dass ich ihn einmal irgendwie in dem Auto weinen sehe, aber danach das total schnell vergessen ist, was ich so ein bisschen weird finde. Okay, ich verstehe auch, dass der Typ damit schlecht umgehen kann, dass er ihm jetzt nicht so ein therapeutisches Gespräch anbietet, das ist klar, aber dass ich die Verarbeitung dieser traumatischen Situation gar nicht sonst irgendwie mitbekomme. Und in der Dream Sequence habe ich es nicht gesehen, muss ich sagen. Ich hatte das Gefühl, also in dieser Traumszene kommt es tatsächlich direkt vor, dass dieser böse Mann plötzlich wieder da ist. Mhm. Und dann habe ich diese Träume, die wir ja ein paar Mal haben, habe ich aber auch immer wieder gesehen als so ein Stück Verarbeitung, ein Stück Traumaverarbeitung auf verschiedenste Art und Weise. Ja, gut. Und auch, glaube ich, so, dass mir 1000 Sachen entgangen sind, weil es sind ja diese Theater-Settings, in denen er sich dann bewegt. Ja. Und dann kommen auch irgendwelche japanischen mythologischen Figuren und ich bin so ein bisschen raus. Ja, natürlich. Kann nur so nachschlagen und sehen, ah ja, okay, das soll ein Tengu sein, ah ja, verstehe, das sind die und die Wesen. Mhm. Aber zumindest öffnet es so diesen Horizont, dass hier in diesen Träumen nochmal ein Stück Traumabewältigung von dem Kind stattfindet. Ja, wenn du jetzt Tengu sagst, dann will ich aber auch wissen, was das ist. Oh Gott. Du willst ja nur den Klugscheißer-Jingle spielen. Natürlich, Klugscheißen mit Plor. Tengu sind japanische Fabelwesen. Ja. Die hundeähnliche Wesen sind und die irgendeine Verbindung haben zum Himmel. Und zwar zum Himmel nicht nur im Sinne vom göttlichen Pantheon, sondern im Himmel als astronomisches Phänomen. Die haben nämlich irgendwie die tanzen mit den Sternen. Und zwar wirklich mit den Sternschnuppen und mit den Kometen. Oh, wie süß. Und erzählt wird unter anderem, dass die Tengu zum Beispiel für die Mond- und Sonnenfinsternis verantwortlich sind, weil die Sonne und den Mond jagen und manchmal gelingt es ihnen, sie aufzufressen und dann verfinstert sich der Himmel. Oh, schön. Mythologie ist auch immer wieder schön, aber wir müssen zurück in den Film. Ich glaube, man muss auch gar nicht so genau wissen, worum es in dieser Mythologie, in diesen mythologischen Figuren geht, um zu sehen, dass das Kind in den Träumen halt ganz viel verarbeitet. Das Wesentliche ist ja, das Kind bringt hier Fantasie und das, was im Alltag passiert, miteinander zusammen und wirft da auch einiges durcheinander. Ja. Und irgendwie lernen wir ihn dadurch dann doch auch ein bisschen kennen. Nicht durch das, was das Kind macht, sondern durch das, was das Kind sieht. Aber wenn du schon sagst, was das Kind macht. Was macht denn das Kind eigentlich? Na, das Kind ist sehr... Es geht am Anfang einmal los. Das Kind ist sehr stoisch. Das Kind ist sehr... Oder manchmal auch katatonisch. Ich will, was es macht, wissen. Das Kind macht nichts. Ja, tada. Das Problem ist natürlich, du kannst das erzählen. Du kannst sagen, okay, ich will ein Kind erzählen, das irgendwie... Weil ja viele Kinder sowieso sich so ein bisschen von Erwachsenen übermächtig beeinflusst fühlen und dann auch nicht so richtig selbst handeln können und so. Aber dann ist es halt vielleicht auch ein langweiliger Film. Weißt du, das ist das, was, oder du musst irgendwas dagegen setzen, was dem Ganzen hilft. Was das Kind macht ist, und das wird sehr stark erzählt, das Kind macht, was ihm gesagt wird. Das Kind gibt Kikuchiro die Zahlen, weil er sie von ihm will. Das Kind tanzt für ihn auf der Straße. Ja. Das Kind lässt sich schminken und versucht per Anhalter Leute zu kriegen. Das Kind hilft ihm bei seinen kriminellen Akten. Das Kind macht die ganze Zeit, was man ihm sagt. Ja. Und das mag dir vielleicht ein bisschen zu wenig sein, aber darin wird natürlich erzählt, wie ein Kind funktioniert, weil sie funktionieren, Kinder. Ja, okay. Wenn ich mit meinem Sohn aufbreche und eine Fahrt mache, dann macht er halt auch viel, was man ihm sagt. Und es ist halt ein 8-9-jähriger Junge. Ja, der hat nicht den Spielraum an Autonomie, die du von einer erwachsenen Protagonisten erwarten könntest. Absolut, Kinder müssen sich auf das verlassen, was Erwachsene sagen. Ne? Kinder müssen einfach sagen, okay, du weißt es besser, ich gehe dir jetzt hinterher, weil ich habe keinerlei Erfahrung, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und dann nimmt das Kind natürlich in dem, was es macht, vor allem Welt wahr. Und das Kind erlebt Welt. Und das sind auch die Momente nochmal, wo es für mich auch wirklich schöner, auf jeden Fall auch voll sentimental, aber wirklich schöne Momente gibt, zum Beispiel, wenn er diesen Jongleuren begegnet und einfach mal mit denen ein bisschen Zeit verbringt, während Kikuchiro selbst versucht zu jonglieren. Mhm. Ich bin nicht gut genug, aber man sieht, dass Takeshi Kitano gut jonglieren kann, oder? Wenn er versucht zu spielen, dass er nicht jonglieren kann. Ja, das ist süß, weil mir das dachte, in dem Moment... So sieht es nicht aus, wenn ich nicht jonglieren kann. Ja, genau. Das ist süß, weil ich nämlich in dem Moment auch darüber nachgedacht habe, wie würde ich denn so tun, als ob ich nicht jonglieren könnte? Und dann bin ich aufs gleiche Ergebnis gekommen wie er. Und das ist natürlich trotzdem Blödsinn. So sieht es nicht aus, wenn jemand nicht jonglieren kann. Das ist süß. Und diese schönen Momente, die er hat, einfach indem er andere Menschen wahrnimmt und von diesen Menschen ja auch was mitnimmt, egal ob das jetzt das jonglierende Paar ist oder ob das der Musiker ist, der Hippie, ob das die beiden Biker sind, die dann irgendwie zu so einer Art Freunde werden, oder ob das natürlich ganz stark auch Mister ist oder Kikuchiro. Ja. Das ist halt auch so, der hat wahrscheinlich den ersten wirklich guten Sommer seines Lebens, so wie er erzählt wird. Ja. Und dann nehme ich auch diese Sentimentalitäten mit, weil ich denke, ach, es tut eigentlich ganz gut, weil es ist wirklich, dieses Kind scheint wirklich ein trauriges Leben zu haben. Ja. Dieses Kind scheint es wirklich schwer zu haben und verhält sich auch entsprechend. Und hey, jetzt wird ihm ein bisschen ein Sommer geschenkt. Das ist schön. Ja, ich finde es tatsächlich auch sehr schön, so vom Gefühl her. Und ich finde es interessant, dass er wirklich nur Outcasts begegnet. Weil der Film erzählt ja im Grunde nur einsame oder ausgestoßene Persönlichkeiten. Ja. Was natürlich schön ist für den Film, was natürlich schön ist für das Gefühl von wir raufen uns zusammen und wir machen uns gegenseitig eine gute Zeit, auch wenn wir eigentlich in der Gesellschaft nicht stattfinden. Ne? Als Kleinkrimineller irgendwie in die Yakuza reingeraten und dann irgendwie, er muss ja auch wieder rausgekommen sein, auf welche Art und Weise auch immer. Vielleicht hat er sich auch irgendwie versucht, da wieder rauszukämpfen und wir wissen es nur nicht. Ja, vielleicht wurde er auch rausgeworfen, weil er zu großes Maul hatte. Vielleicht, ja, das große Maul, das könnte es wohl sein. Und dann aber auch der Musiker, der nur unterwegs ist und nirgendwo richtig ankommt und kein Zuhause hat, und die beiden Biker, die auch irgendwie so randgesellschaftlich daherkommen und so. Und ich finde es wirklich schön, die zusammenzusehen. Das ist vielleicht die schönste Sequenz, auch wenn sie wahnsinnig lang ist, wie sie einfach nur versuchen, dem Jungen ein schönes Sommer zu machen. Meine Lieblingssequenz, was das betrifft, ist das, wo nichts gezeigt wird. Und zwar, also wir haben ja immer diese Tagebuchdinger, die gezeigt werden zwischendurch. Und dann gibt es ja diesen Moment, wo er seine Mutter sieht mit der neuen Familie und feststellt, die interessiert sich ein Dreck für mich. Ja. Und dann total traurig ist. Und dann haben wir Kikuchiro, der von den Bikern den Engel herauspresst, und dann sind sie am Strand zusammen und dann haben wir einfach, und wir sehen nicht, was sie da machen, und dann haben wir aber diesen Tagebucheintrag, Mr. Played With Me, und dann sehen wir, wie sie vom Strand weggehen, und das ist so eine Szene, wo wir nicht sehen, was passiert ist, aber in diesem, er hat mit mir gespielt, da steckt so viel Glück, und dann haben wir natürlich wieder die sentimentale Musik und sie gehen vom Strand weg, aber ich finde diese Szene so schön, und in dieser Szene sackt mir wirklich alles zusammen und ich denke, oh mein Gott, wie glücklich, einfach nur dieses Notieren, er hat mit mir gespielt, das ist so schön, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich nur davon rede, es ist wirklich ein toller Moment. Und genauso sentimental wie die 10 anderen Momente, aber das entschädigt mich dann, ne? Dann kann ich sagen, okay, ja, dann hat er es 5-mal versucht und 3-mal war es zu viel, 1-mal hat es nicht ganz geklappt, aber dieses eine Mal sitzt es perfekt und er kriegt mich total. Wie viel Prozent dieser Gänsehaut sind, weil du Vater bist? Total, also ich mochte diesen Film auch schon, als ich nicht Vater war. Ja, aber deswegen frage ich auch, weil mich das auch ein bisschen kriegt, aber ich weiß nicht, wie viel Prozent sozusagen bei dir dann noch vom Vatersein dazukommt. Ich glaube, das Vatersein spielt schon eine ziemlich große Rolle. Also oft, wenn ich das Kind sehe, gerade wenn es so in sich gekehrt ist, man kennt das von Kindern, die sind so gerade mit was unglücklich, die wollen mehr Aufmerksamkeit, die wollen einfach mehr haben, mehr Erwachsene haben, mehr Nähe haben und so weiter. Ja. Und aus welchem Grund auch immer, kann man ihnen das nicht immer geben. Und Kinder sind sehr gut darin, oder manche Kinder sind ganz gut darin, sich darin zu fügen und das nicht direkt zu zeigen, man sieht es ihnen aber an. Ja. Und ich finde es so, wie gesagt, das ist dieses, der Junge macht wenig, aber es bricht mir teilweise das Herz, ihn zu sehen. Einfach in dieser Einsamkeit, die er hat, in dieser Isolation. Und so dieses in sich reingefressene, ey, ich brauche Nähe, ich brauche irgendwie eine Bezugsperson, die mich mal lieb hat und nicht meine Großmutter, die mich halt auch nur rumkommandiert, um dann arbeiten zu gehen, weil es nicht anders geht. Ja. Und deswegen kann ich diesen kleinen Momenten so viel abgewinnen, und deswegen gibt mir diese Szene, die viel zu lang ist, auf die wir jetzt schon ein paar Mal zu sprechen kamen, wo sie wirklich einfach nur absurde Sachen machen, Octopus Man und die Biker müssen sich verkleiden und tanzen dann nackt und es gibt Trommeln und sie spielen Aliens und so weiter. Es ist pures Glück. Ja. Ich finde es richtig geil. Und ich weiß, es ist total albern. Wir kommen gleich noch zum Humor des Films zu sprechen. Es ist total albern und absurd und auch irgendwie total dumm. Aber in diesen 20 Minuten, das ist wirklich 20 Minuten, wo wir den Shit sehen, sehe ich das Kind im puren Glück und es ist großartig. Ich komme mit diesen 20 Minuten total gut klar. Während ich mit den vorherigen 40 Minuten, naja, da gibt es immer mal wieder Stellen, wo ich denke, die Idee ist nicht gut genug, um sie so lang zu halten oder so lange irgendwie drauf rumzureiten oder dreimal, viermal, fünfmal ein neues Auto aufzusuchen, zu hitchhiken. Irgendwie zählst du nichts Neues, sondern Nein. das Gleiche nochmal. Ja. Es ist so, Und wie die da rumspielen, da treffen genau die gleichen Kritikpunkte, treffen auch zu eigentlich. Es ist immer wieder das Gleiche und irgendwie, wir drehen uns ein bisschen weiter rechts und drehen dann nochmal was Neues oder sowas. Aber das verstehe ich. Da bin ich voll dabei und denke mir, ja gut, okay. Weil du drüber lachen kannst? Ja, vielleicht, weil ich drüber lachen kann und weil ich durch die Augen des Kindes mal sehen kann, was ich vorher nicht kann. Ah. Hier kann ich das Kind wirklich, da kann ich durchgehen, weil wir sehen, wie das Kind nicht nur auf den Boden starrt und die Schultern einzieht, sondern wie es nach oben guckt, ich in die Augen schauen kann und durch die Augen auf die anderen. Das ist ja auch eine Fallhöhe, ne? Dass natürlich, das Kind die ganze Zeit auf dem Boden starrt. Ja, ja. Das bereitet uns ja quasi vor, dass wir diesen Moment leben. Absolut, absolut. Ohne den Teil davor wäre der nicht ganz so opulent. Natürlich, klar. Aber da hätte man vielleicht noch ein paar andere Sachen finden können vorher, die man noch mit reinbringt, um den Film nicht nur darauf abzustellen. Na, ich finde zum Beispiel die Gewalt, die angeteasert wird, insbesondere diese Mr. Fell Down the Stairs, das ist ziemlich hart, weil das sehr abrupt kommt. Das ist typisch Kitano, dass du so ein Schmunzeln hast, weil sie sind halt auf diesem Rummel und er macht die ganze Zeit die Leute dumm an, um dem Kind ein bisschen Spaß zu geben. Und dann kommt sehr abrupt, kommt plötzlich dieser Moment, auch wieder, wo du denkst, hey, es war doch gerade Fun and Games. Mhm. Und dann kommt plötzlich diese radikale Gewalt. Du denkst ja kurz einen Moment, okay, der könnte jetzt auch tot sein, wenn der da liegt. Ja. Und das, also da finde ich, kriegt der Film schon auch so eine düstere Tiefe. Ja, ja, ja. Die finde ich auch gut, tatsächlich, muss ich sagen. Also ein bisschen als dieser Tagebucheintrag kam, Mr. Fell Down the Stairs, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt der Clickbait-Moment. Bleiben Sie dran, es kommt noch was Spannendes. Ja. Vor allem, weil ich lange vorher doch immer wieder das Moment hatte, dass ich aufs Handy geschaut habe. Oh nein, wirklich? Wie lange, oder stimmt das jetzt, oder will ich das? Vielleicht gehe ich mal kurz auf Toilette oder sowas. Und dann kommt dieser Moment, ich denke, der Film versucht mir gerade zu verkaufen, dass ich nicht auf Toilette gehe. Aber was hatte ich aufs Handy blicken lassen? War es diese poetische Langsamkeit, die man ja, also das ist ein typisches Stilmittel von Akishi Kitano und was man auch viel aus dem japanischen Kino kennt. Mhm. Diese poetische Langsamkeit, sprich sehr statisch, lange Szenen gehalten, es passiert relativ wenig. Oder waren es diese sentimentalen Momente, die so repetitiv waren, eben Kind rennt und Musik läuft, schnelles Pacing haben eher. Genau, ich glaube, das ist das Zweite. Ne? Das Erste ist etwas, was ich in anderen Filmen, die wir besprochen haben, schon immer gut fand auch. Ja. Es gab auch Filme, wo ich gedacht habe, jetzt mach mal ein bisschen hinne. Aber bei diesem Film, es ist off, das Timing ist off und die Ideen sind nicht gut genug für das, was es dann an Tempo hat oder eben nicht hat. Kommen wir mal zum Tempo im Sinne von Humor. Ja, der Film ist ja nicht nur ein Drama, sondern der Film ist ja auch eine Komödie. Ja, ja, ja. Musstest du lachen? Ja, ganz viel. Und das finde ich wiederum toll und ich glaube, da kann mir Kitano auch in anderen Filmen viel sagen, weil ich super finde, wie er um die Gewalt drum rumschneidet. Er fängt ja mit der Anbahnung der Gewalt an, dann gibt es plötzlich einen Schnitt und dann sehen wir nur noch das Ergebnis. Und ich finde das, er hat da ein super Timing drin. Das finde ich ganz toll. Ich habe nach Humor gefragt, nicht nach Gewalt. Egal, das ist der Humor, der da drin steckt. Okay. Das ist doch nicht die Gewalt. Die Gewalt ist mir egal in dem Moment, aber der Humor, der dadurch entsteht, dass plötzlich der Umschnitt auf zwei Leute, die irgendwie im gleichen Gespräch sind, aber Wunden im Gesicht haben. Ich fand das sehr, sehr lustig. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, wo ich das erste Mal wirklich laut lachen musste, ist diese Schwimmversuchsszene. Wenn er sagt, ich zeig dir, wie man schwimmen kann, mit dem Reifen dann ins Wasser springt, wild um sich schlägt, dann haben wir den Schnitt, wie er kopfüber unter Wasser hängt und dann Schnitt auf die Hotelangestellten, die einfach nur so in eigentlich Richtung Kamera starren. Ja. Auch übrigens so ein Kitano-Trademark, dieser Blick in Richtung Kamera. Okay. Und ich musste wirklich laut lachen, weil das so ein bizarres Bild ist, wenn er da mit dem Reifen unter Wasser hängt. Es ist aber genau das gleiche Konzept. Ja. Du machst die Anbahnung, ich zeig dir, wie das geht. Du siehst nicht, wie er struggelt oder wie er untergeht. Du siehst nur noch das Ergebnis. Und das finde ich, das Konzept an an sich finde ich großartig. Und das zweite Konzept, was er hat, ist die Gewalt hinter einem großen Van zu verstecken oder sowas. Ja. Und dann kommt er nur vorgestolpert, ist gerade geschlagen worden offensichtlich, fällt dahin, rappelt sich auf und rennt wieder hinter den Van, nur um gleich wieder rauszustolpern. Ich finde es super. Sehr, sehr, sehr witzig. Das, dieses Auslassen. Auch dieses Zeug in der Totalen zeigen. Wir haben ja diesen Moment, wenn sie diverse Versuche machen, um endlich per Anhalter irgendwie mitgenommen zu werden. Und dann ist ihre neueste Idee, also Kikuchiros neueste Idee ist es, einen Nagel auf die Straße zu legen, damit der Reifen platzt, damit sie dem Autofahrer helfen können, der deswegen halten muss und dann mitgenommen werden. Ja. Und dann sehen wir so in der Totalen, wie sie das Ding auf die Straße legen. Es fährt erstmal ein Auto vorbei, bis sie es richtig platziert haben. Dann fährt ein Auto drüber und landet voll im Graben. Und sie fangen einfach nur an zu rennen. Rennen! Wie so zwei kleine Kinder. Das ist sehr, sehr lustig. Also es verharmlost wieder einiges, aber das ist egal. Ach komm, in dem Moment. Das kannst du nicht, das musst du akzeptieren. Weil das hat nichts mit Realität zu tun. Ne? Der Film sagt in dem Moment, mir da wurscht. Und da gehe ich tatsächlich mit. Das finde ich wieder in Ordnung. Und dann die gespielte Blindheit. Ja, oh Gott, das ist so dumm. Das ist, glaube ich, der typisch kitanische Slapstick in der krassesten Ausführung. Als er diesen Blinden spielt. Mhm. Also er spielt blind, damit sie mitgenommen werden. Und dann macht er das aber so übertrieben, dass natürlich klar ist, so werden sie nicht mitgenommen. Und vor allem kriegt er es auch nicht hin, das zu spielen. Es ist ja für den Entertainment des Jungen eigentlich, muss man sagen. Ja. Und da kann ich es wieder verzeihen. Also ich meine, er ist immer noch ein Arschloch, weil er sich über Blinde lustig macht. Aber der Film macht sich ja nicht über Blinde lustig in dem Moment, sondern über genau. ihn. Genau, der Typ ist halt das Arschloch. Und deswegen kam ich damit klar und ich komme auch damit klar, weil er in dem Moment eigentlich versucht, das Entertainment hochzuhalten für den Jungen, bis sie irgendwann mitgenommen werden, dass er eine Chance hat, also keep the moral up, ne? So ein bisschen. Ja. Und dann haben wir natürlich noch dieses Gespräch an der Bushaltestelle und ich glaube, das ist der Partner von Takeshi Kitano von diesem Beat-Paar, als er diesen Bauern, der nicht ein Bauer ist, an der Bushaltestelle trifft und ihn fragt, was er macht und dann mehrmals antwortet mit diesem Gesicht und versucht ihm zu entlocken, was er arbeitet und er führt mit diesem Typen ein Gespräch und dieser Typ schafft es nicht, seinen Beruf zu sagen, weil er zuerst sagt, er ist Bauer oder dann sagt er, er arbeitet in einer Pianofabrik, aber er arbeitet als Security Guard und dann von Kikuchiro immer diese ziemlich fiesen Nachfragen, mit dem Gesicht machst du das? Ja. Es ist eine absurde Szene. Und dann genau, sie warten auf den Bus, der dann aber nicht kommt und dann klaut er dem Typen noch das Essen, damit er mit dem Kind was zu essen geben kann. Ja. Was auch ganz süß ist, dass jetzt Thomas Sao sagt, ja, wir Erwachsenen brauchen nicht immer was. Wir müssen auch mal Rücksicht auf Kinder nehmen, isst du mal. Ja, finde ich sehr süß. Das sind auch die Momente, wo man merkt, er kann sich immer mehr auf das Kind einlassen und ist nach und nach sogar richtig abhängig davon, mit diesem Kind tolle Sachen zu erleben. Was auf das Ende so ein bisschen hin zeigt, weil ich habe am Anfang vielleicht aus Blödheit verpasst, dass dieser Junge nicht der namensgebende Hauptdarsteller ist, sondern dass es ja der Typ ist. Ja. Der Typ ist aber die ganze Zeit nur Mister. Das heißt, wir wissen es nicht. Ja. Und dass der kleine Junge anders heißt, ist mir völlig entgangen. Und ich weiß auch nicht, ob das so ein bisschen halb absichtlich ist. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Kriegst du das gesagt am Anfang des Films? Dass der Junge Masao ist, wird gesagt. Der wird mit Namen angesprochen. Okay, weil ich habe dann die ganze Zeit gedacht, naja, der Film heißt halt nach dem Jungen, der einen Sommer erlebt. Ja. Und nach versteht man ja, dass der Film vor allem mir erzählen will, was auch der Erwachsene davon hat. Ja. Und da haut dann am Ende der Satz dieses Kind, das fragt, wie heißt du denn? Und er dann seinen Namen sagt und ich sage, oh Moment, das ist doch der aus dem Titel des Films. Und ich dann denke, wow, okay, scheiße. Es geht eigentlich darum, dass dieser arme Mann, der seine Kindheit wahrscheinlich auch verloren hat an Dinge, die nicht geil waren und der sein Leben mit den Yakuza verbracht hat und irgendwie jetzt als Kleinkrimineller versucht, ein besseres Leben vielleicht nach und nach zu entwickeln, dass das der Sommer seines Lebens ist, was man eigentlich einem Kind zu gestehen möchte. Und das macht natürlich dann sofort ein emotionales Ding auf, was die ganze Zeit der Film sonst nicht schafft mit seiner Musik, die ganze Zeit nervt. Wir haben ja so diese zwei ganz wesentlichen Momente. Einmal, wenn Kikuchiro sagt, oh mein Gott, er ist wie ich. Das kommt so, als sie die Mutter sehen. Mhm. Und dann dieser zweite Moment, wo Kikuchiro dann seine Mutter im Altersheim besucht, wo wir merken, er schließt irgendwie Wunden aus seiner Vergangenheit oder versucht es zumindest. Und ja, wie du sagst, es gibt diesen Moment, wo wir sagen, okay, hier ist offensichtlich jemand, der seine Kindheit versäumt hat. Ja. Und dann ist es das auch wert, dass dann 20 Minuten dem Kind und ihm diese Kindheit zurückgegeben wird. Ja, ja. Und diese Szene ist ja total absurd, albern, witzig, aber auch halt auch emotional bewegend. Die verbindet das irgendwie, die macht für mich so einen schönen Abschluss für den Film, weil sie das verbindet, was in diesem Film irgendwie zusammengehört. Dieses Alberne, dieses Bizarre und dieses, aber auch traurige, emotional. Ja. Und wenn dann dieses Goodbye kommt und sie noch einmal winken und Tschüss sagen, jetzt müssen wir uns von unseren Freunden verabschieden, dann habe ich Tränen in den Augen. Ja. Und davor denke ich öfter mal, wenn die Musik spielt, ja, das ist jetzt ein bisschen viel. Ja, ich hab's verstanden. Okay, ihr habt sie so oft, ich hatte die ganze Woche einen Ohrwurm davon, weil die so oft gespielt hat. Aber in dem Moment, und da spielt die Musik wieder. Joe Hisaishi, ich weiß, du, dich hat sie genervt, aber ich finde es total schön, dieses Titelstück. Da habe ich auch dank der Musik und dank diesem Gesamtkonzept Tränen in den Augen und kann über ganz viel hinwegsehen, was vorher auch so ein bisschen schiefgelaufen ist, was ein bisschen off war. Ja. Weil, naja, das bereitet für mich auch irgendwie so vor auf dieses Glück. Ja, ja. Und ja. Das ist es dann halt vor allem Glück. Ich weiß nicht, ob der Film vielleicht gewonnen hätte, wenn die Musik so 70% weniger genervt hätte. Sagen wir mal 50% weniger. Ich kann es verstehen, das Lied wird so oft gespielt. Es ist ein ganz großes, es ist das bekannteste Stück von Joe Hisaishi, der viel zusammengearbeitet hat mit Kitano. Der aber auch zum Beispiel für Miyazaki gearbeitet hat, fürs Studio Ghibli. Ah, ja, ja. Und der ein sehr gutes Feeling hat für so sehr, sehr emotionale, sehr sentimentale Klavierstücke. Ja. Und mich catcht es total. Und ja. Da, am Anfang gibt es so den Moment, wo ich sage, es ist zu viel. Und dann gebe ich irgendwann auf und sage, oh, nimm mich, Kikujiro, und ich bin voll drin. Nee, ich krieg's nicht, nee. Kitano hat den Kikujiro an seinem Vater orientiert, ne? Ja, was natürlich dem Ganzen nochmal eine ganz andere Tiefe gibt. Der Vater war wohl auch irgendwie Gambler und hatte auch Schwierigkeiten, die Familie ordentlich durchzubringen. Ja. Und es scheint so ein bisschen so, als ob Kitano an der Stelle versucht, eine Version zu finden, wie er und sein Vater sich hätten annähern können. Ja. Also, so ein Stück Vergangenheitsbewältigung. Ja. Aber ich finde, er kommt so in so einen universellen Rahmen, einfach weil es auch so oft drüber ist, weil es so bizarr ist. Ja. Es wird einfach erzählt, die Geschichte von dem erwachsenen Taugenichts, der uns am Anfang mit diesem Taugenichtstum extrem nervt. Mhm. Und wir lernen nach und nach zu verstehen, wie er so werden konnte, wie er ist. Ja. Und merken, dass er sich trotzdem in diesem Ding entwickeln kann. Mhm. Und gleichzeitig dem Kind, dem vielleicht geholfen wird, dass es nicht so wird wie er. Ja. Ich möchte eine dramaturgische Schwäche noch einmal einbringen, wenigstens die Freundin von ihm. Die sagt ja, also die streiten sich am Anfang gleich und so, und das ist, man hat gleich so eine Animosität zwischen den beiden, und sie schickt ihn aber wirklich los mit dem Jungen, und sie weiß doch eigentlich, was für ein Taugenichts das ist und dass der sofort alles Geld auf den Kopf kloppen wird. Sie will ihn loswerden. Auf Kosten des Kindes? Ja. Das Kind ist ihr, glaube ich, ziemlich egal. Sie ist eine Bitch. Jetzt hast du Bitch gesagt? Ja. Nein. Sie macht ihn von Anfang an runter. Und sie, wir haben sie dann ja, als sie diese Jugendlichen anmault, und dann sagt sie, passt auf, dass ihr nicht so werdet wie er. Mm. Und ich glaube, ihre Beziehung ist so sehr toxisch. Nämlich, dass sie sich die ganze Zeit um ihn kümmert, aber voll genervt davon ist und ihn irgendwie durchbringt, weil, keine Ahnung, aus Tradition wahrscheinlich, weil sie schon so lange zusammen sind oder so. Ja. Aber sie ist froh, ihn loszuwerden für den Sommer. Ja. Sie ist froh, dass er mit dem Jungen loszieht, und ihr ist scheißegal, was mit dem Jungen wird. Oh Gott. Also das finde ich schon wirklich hart. Ja. Ist es. Wie fandst du, weil das ist zumindest, was wir von also wir haben hier sehr viele Trademarks von Kitano, und ich weiß, es ist kein typischer Kitano-Film, aber du kannst jetzt auch nicht gut vergleichen. Wie fandst du denn diese Trademarks? Zum Beispiel diese sehr ruhigen Einstellungen mit der Kamera. An sich finde ich ruhige Einstellungen mit der Kamera sehr gut. Mich freut das. Allerdings muss dann auch die Idee des Bildes sehr gut sein, wenn du sie so lange hältst, ne? Also, das gelingt im Film halt eben nicht immer. Das ist das Problem. Aber an sich mag ich das, wenn du etwas entwickeln lässt, wenn du eine klare Einstellung hast und sagst, okay, das setze ich jetzt einfach so. Die Kamera macht keine Spirenzchen, sondern die Schauspieler können einmal wirken. Aber ja. Ich finde, und das hat Kitano in seinen Filmen oft, also vor allem in diesen Yakuza-Filmen, wie gesagt, das sind die Filme, die ich von ihm kenne, das sind diese Totalen, die immer so ein bisschen off wirken, weil teilweise auch nichts passiert. Ja. Die haben für mich ich weiß es nicht. Es ist eine sehr krasse Art von Pacing, die ich durch diese Holprigkeit spannend finde. Es ist einfach ungewohnt. Und es ist ein Pacing, dass das so ein bisschen schwierig ist teilweise, aber das auch eine Stärke hat, einfach durch seine ungewöhnliche Ruppigkeit. Genau das ist. Das Pacing ist langsam, aber gleichzeitig ruppig. Ja. So wie Doom Metal ein bisschen. Was? Wo kommt der Vergleich jetzt? Keine Ahnung. Das ist mir gerade eingefallen. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber ich finde, das gibt dem Ganzen eine künstlerische Stärke. Und gerade in diesen. Und Kitano hat immer diese albernen Sachen drin, wo du denkst, wow, wo kommt dieser Slapstick plötzlich her? Sind wir ja nicht im düsteren Gangster-Thriller. Ja. Aber durch diese Totalen kriegen seine Filme oft so eine gewisse Würde, finde ich. Selbst in den albernen Szenen. Und es ist nicht einfach nur so, dass man sagt, endlich macht jemand mal was anders. Nee, es ist nicht nur das. Es ist was Starkes, was Würdevolles, vielleicht sogar was Monumentales, gerade auch, weil die Filme, die er macht, grundsätzlich ein bisschen niedrigeres Budget haben. Ja. Aber dann schafft er es, so eine gewisse Größe in diesen Bildern zu erzeugen, die über das Geschehen hinausgeht. Ja. Im Sinne von, hier gibt es irgendwas Universelleres drin. Es ist nicht nur die Geschichte von diesen zwei Personen, sondern es kann uns was Allgemeines über das Menschsein erzählen. Und dieser Effekt hängt, glaube ich, ganz stark damit zusammen, dass wir eben diese allumfassenden Bilder haben, in denen sehr viel Leerraum ist. Ja, das stimmt. Ich finde auch, dass der Film tatsächlich etwas über the human condition sagen kann, aber ja, das hätte er vielleicht auch in der Hälfte der Zeit sagen können. Vielleicht, der Film ist tatsächlich ziemlich lang. Für mich hat er sich nicht gezogen. Und ich kenne Kitano-Filme, bei denen ich auch das Gefühl habe, dass es sich zieht. Hanabi zum Beispiel, wie gesagt, mein liebster Kitano, wo ich auch zwischendurch das Gefühl habe, wow, jetzt bist du aber sehr lange auf der Straße unterwegs und es passiert nichts. Okay. Ich finde, der Film ist sogar noch, ich würde behaupten, den Film hat er ja nach Hanabi gemacht. Ja. Das ist sein europäischster Film. Ja, okay. Und ich glaube auch gerade dieses Sentimentale, diese Slow Motions, Kind läuft und so, das Pacing. Ja. Ja. So europäisch war das Pacing von Kitano noch nie, wie es in diesem Film ist. Okay. Und ich glaube, er hat es aber auch übertrieben. Er hat nicht verstanden, was Europäer am gewissen Punkt machen oder Amerikaner. Und er hat versucht, das so ein bisschen zu adaptieren. Und dadurch kommen, glaube ich, so diese zu vielen Szenen zusammen, in denen wir Zeitlupe haben und diese sentimentale Musik. Und wir sehen einfach nur Menschen rennen. Ich glaube, er wollte damit so ein bisschen Spielberg schaffen. Aber Spielberg ist nicht seine Stärke, sondern seine Stärke ist dieses rohe, dreckige Bild, wo wir eine Totale haben und nicht viel passiert, außer dass eben jemand hinterm Gebüsch verprügelt wird. Ja. Ich finde es interessant, wie er tatsächlich den Film über jeden Plot umschifft. Ja. Also so richtig, man merkt an ganz vielen Stellen, okay, wenn er könnte jetzt einfach dieser einen Linie da folgen, dieser Storylinie, die sich da langsam am Horizont zeigt. Nein. Und dann biegt er aber in den Busch ab, wo nichts passiert. Dieser so Film ist nicht sehr plot-driven. Man kann die Handlung wirklich in zwei Sätzen zusammenfassen und es gibt keine richtige Main-Quest, sondern ganz viele Side-Quests. Das Ding ist, dass ich bei der Mutter gedacht habe, ja, aber dann geh doch wirklich zurück und klingel einmal und dann haben wir vielleicht noch einen kleinen Plot, der da auf uns wartet, was mit der Mutter ist und was die für eine Familie oder nicht hat oder ob das wirklich die Mutter ist oder ob die einfach sagt, ja, voll geil, bring den Jungen her, endlich, kommt ihr mal, ich habe eure Adresse verloren, keine Ahnung. Aber so ist es doch so viel stärker, weil das ist genau das, was Kikuchiro macht. Kikuchiro sagt, kümmere dich nicht drum, das ist bestimmt die falsche Adresse, lass uns das alles unter den Teppich kehren, versuchen wir weiterzumachen. Aber es ist so eine Stelle, wo ich denke, ja, hier kommt Plot, aber dann biegt er ganz woanders hin ab. Oh, fuck. Wie fandst du denn das Schauspiel? Also vom Jungen leider muss ich sagen, kriege ich nicht viel. Das, was er macht, macht er gut. Also ich glaube, ich kann es nicht beurteilen. Er könnte ein guter Schauspieler sein, wenn er mehr bekommen würde. Bei ihm, muss ich sagen, fand ich fantastisch. Minimales Spiel, großartiges Timing und schön weggesprochen die Sätze, ohne dass man irgendwie, wir haben das Original, du hast das Original. Natürlich. Ne, mit englischen Untertiteln. Die deutsche Synchro muss richtig schrecklich sein. Oh fuck, okay. Also ich habe nochmal jetzt mal so Querrezensionen gelesen, beziehungsweise Movie Pilot, wo man ja immer sehr viele unterschiedliche Stimmen so sehr kondensiert findet. Ja. Und da regen sich sehr viel über die deutsche Synchro auf. Okay. Also sie muss wirklich schlimm sein. Ich glaube, an der Stelle kann man sagen, auch wenn ich die deutsche Synchro nicht kenne, guckt euch das Ding im Original an. Ja. Also ich fand es wirklich sehr gut gespielt. Er hat ein sehr gutes Timing in dem, was er spielt und in die... Ja. Takeshi Kitano hat so eine sehr eigene Art zu spielen und die hat er in alle seinen Filmen. Also man könnte ihm auch vorwerfen, dass er eigentlich immer so ein bisschen dieselbe Rolle spielt. Ja gut, okay. Das gibt's aber auch in anderen Bereichen dieser Welt. Also gerade in Hollywood muss man sagen, gibt's immer wieder Leute, wo man sagt, ja okay, der spielt halt immer sich selbst vielleicht? Was mir das Spiel des Jungen ein bisschen nochmal für mich das Spiel des Jungen nochmal ein bisschen höher stellt, ist ein anderer Film. Und zwar von Makoto Shinozaki. Mhm. Der heißt Jam Session. Japanischen Original viel zu lang vom Titel, deswegen könnte ich ihn nicht aussprechen. Es ist kein richtiges Making-of, aber es ist ein Behind-the-Scenes von Kikuchiro, ja, das 2 Stunden geht. Ach du Scheiße. Und einfach, ich glaube, da wurde nichts weggeschnitten. Der hat einfach 2 Stunden Material, Rohmaterial, was er hatte, okay, ohne es zu kommentieren. Zwischendurch gibt es ein paar Interviewfetzen von den DarstellerInnen und so. Hat er einfach zusammengeschnitten. Das beschreibt übrigens unseren Originalfilm auch, ne? Also man hat auch ein bisschen das Gefühl, dass er einfach alles reingeworfen hat, was er hatte. Da sieht man, dass er sehr viel geschnitten hat. Okay. Da sieht man nämlich, wie dieser Junge wirklich ist hinter den Szenen. Okay. Und der Junge hatte echt viel Spaß beim Dreh. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und wir sehen, wie dieser Junge wirklich auch, und Takeshi Kitano kann echt gut mit Kindern. Oh, wie schön. Also wir haben öfter so Momente, wo man merkt, wie er den Jungen anweist und aber auf so einer professionellen Ebene, mhm, und ihm sagt, was er machen soll. Es gibt so eine total lustige Szene, wo sie einen bestimmten Blick von dem Jungen wollen, und zwar an der Bushaltestelle, wenn sie versuchen, per Anhalter zu fahren. Ja. Und dann versuchen sie ihn dazu zu bringen, dass er ein bisschen nach unten guckt. Er soll auf seine Nasenspitze gucken. Ja. Und dann gehen sie nach und nach alle hin und zeigen ihm, was er machen soll, und nochmal. Und er kriegt es nicht so 100%. Der Junge findet es voll lustig. Und sie haben auch alle Spaß dran. Also es gibt nicht den Moment, wo jemand genervt ist. Oh, wie toll. Aber auf jeden Fall sieht man, dass der Junge sehr, der Schauspieler ist sehr anders als die Rolle Masao, die er, okay, spielt. Ja. Und deswegen kann ich das nochmal ein bisschen mehr würdigen, das Spiel von dem Jungen. Okay. Ich glaube, diese Doku muss man nicht komplett gucken, aber es ist ganz interessant nochmal so, ich hab sie nicht komplett geguckt. Ich bin so, okay, ein bisschen durchgeskippt, hab mir so ein paar Szenen angeguckt, das ist wirklich einfach eine Aneinanderreihung von Behind the Scenes. Ja. Aber es war ganz, ganz interessant zu sehen, und da sieht man auch, was alles gedreht wurde, was improvisiert wurde, was geplant war. Ja. Und es ist auf jeden Fall ganz spannend, auch so zu sehen, wie Kitano arbeitet. Das ist nämlich irgendwie so eine Mischung aus Perfektionismus, mhm, und sehr viel Improvisiergeist. Mhm, okay. Und auch so Begeisterung für die Ideen von anderen. Ja. Also es ist interessant, aber auch gleichzeitig dann aber teilweise auch sehr konkrete Vorstellungen. Guckt euch das mal an. Es ist wirklich ganz witzig. Findet man, glaube ich, auf YouTube. Ich habe es irgendwo online gefunden. Es heißt Jam Session und dann Yamu Session Kikuchiro no Natsu Koshiki Kaisokuban. Ja. Original. Und ihr aus Plurs Aussprache wisst ihr jetzt genau, wie es geschrieben wird. Ist auf jeden Fall ganz interessant, wie gesagt. Genau, das hat mir für mich das nochmal so ein bisschen hochgehoben, was der Junge macht. Okay. Kameratechnisch, wollen wir da noch was sagen? Weiß nicht. Also ich fand die Kamera okay und ein paar Szenen tatsächlich so, dass man sagt, ja, ist ein sehr gutes Bild, aber jetzt nicht durchgängig brillant oder so. Es gibt so 2, 3 ungewöhnliche Experimente, finde ich, von was ich eigentlich, ja, genau, von Kitano kennte, wenn er 2 oder 3 arbeitet, er mit so Spiegelungen, einmal von drehenden Felgen von einem Autoreifen, ja, ja, wo dann der Junge drin gespiegelt wird, und dann gibt es noch so eine Spiegelszene. Ich mag diese Totalen von, die Takeshi Kitano macht, mhm, und von denen sehen wir viele in dem Film, ja, und ich mag dieses Slow Pacing in den Bildern, mhm, und das weiß ich sehr zu schätzen. Und genau, er hat, also es ist Katsumi Yanagishima, mit dem er auch schon bei Boiling Point zusammengearbeitet hat, und Zone Time, also jemand, der so ein bisschen zur Stammbesetzung von Kitano gehört, der ja gerne, mhm, mit denselben Leuten viel zusammen macht. Ja. Oh, jetzt haben wir sehr ausführlich und sehr lange über diesen Film geredet. Ich glaube, wir wenden uns mal anderen Filmen zu noch. Und zwar in unsere Top 3. Oh, Jingle. Unsere Top 3. Wir haben eine Top 3 Summer Break. Ja, oder Summer Vacations. Oder Summer Vacation oder was auch immer. Bist du zufrieden mit deiner Liste? Ja, ich habe sehr viel gefunden. Also ich habe sehr viele Honorable Mentions, und es fällt mir schwer, meine Top 3 100% sicher zu machen, aber ich glaube, ich stelle noch mal was um. Oh, jetzt geht's schnell los. Yeah, bei ja, mir geht's mich auch los. Das machen wir oft on the fly, dass wir unsere Listen nochmal, also deswegen, in diesen Listen steckt immer ein bisschen Willkür, und was jetzt mein Platz 1 ist, könnte demnächst mein Platz 2, 3 oder sogar 5 sein. Aber soll ich mal so 2, 3 ja, Honorable Mentions raushauen? Oh ja, hau mal raus. Also was ich, Adventureland. Adventureland? Eine wirklich nette Tragikomödie, mhm, aus dem Jahr 2009 mit unserem allseits geliebten Jesse Eisenberg und Kristen Stewart. Und es geht darum, dass halt ein junger Typ im Freizeitpark arbeitet im Sommer und da so erste Liebe, erste Drogenerfahrung und so weiter, so alles, was dazugehört, kommt so ein bisschen aus dieser... Der Regisseur ist Craig Mottola, der kommt aus dieser Seth Rogen-Ecke. Hm, okay. So eine gute Mischung aus Humor und Dramatik, wenn es um Coming of Age geht. The Beach musste ich zumindest kurz einmal erwähnen. Ah ja, okay. Und nicht ganz in meine Top 3 hat es geschafft. The Graduate, die Reifeprüfung, den Johannes ja überhaupt nicht mag. Ja, oh Gott, hört euch die Episode an. Ich habe so viel zu meckern. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, darüber zu reden. Ja, hat es. Ja. Willst du loslegen mit deinem Platz 3? Ja, mein Platz 3 ist die Addams Family, die zweite Values. Ja, genau. Wo sie in diesem Sommercamp sind und das niederbrennen irgendwann. Weil es ist so großartig. Es ist ganz toll. Aber wir haben auch ganz lange über Addams Family gesprochen. Da könnt ihr auch euch gerne 2 Stunden lang anhören, was wir darüber zu sagen haben. Ja, ein schöner Film. Mein Platz 3 ist Pauline am Strand von Eric Rohmer aus dem Jahr 1983. Französischer Film, der vom Lieben und Leiden in den Sommerferien erzählt. Und es ist wirklich, die spielt die ganze Zeit am Strand und im Ferienhaus und sonst nirgends. Mhm. Und es fühlt sich so nach wunderbarem Sommer in der Normandie an, von der ganzen Atmosphäre und von dem ganzen Gefühl. Es ist ein sehr schöner Film. Ich rate deinen Platz 1. Dirty Dancing. War jetzt bloß so, weil mir gerade eingefallen ist, oh, ich habe eine Wassermelone getragen. Ich habe in der Recherche, wie jede Liste, die irgendwie mit Sommer zu tun hatte, hatte Dirty Dancing. Ja, krass, ne? Das war so, what the, oh nein. Aber Dirty Dancing ist ein guter Film. Ja, ich weiß, ja, irgendwie auf einer bestimmten... Change my mind. Dazu müsste ich ihn dir aufgeben. Bitte. Aber ich weiß, nein. Ich werde dir nicht Dirty Dancing aufgeben. Vielleicht irgendwann mal, wenn mir gar nichts mehr einfällt. Mein Platz 2 ist ein Tie. Und zwar zwischen 2 Wes Anderson-Filmen. Ah. Das eine ist Moonrise Kingdom, der ganz toll ist. Und das andere ist Asteroid City. Ja, irgendwas, irgendein Hotel, irgendwo durch Indien fahren und danach am Strand sitzen. Die T-Shirts haben dieselben Muster wie die Tapeten. Genau. Next. Bloß nicht mehr so begeistert von Wes Anderson. Aber Asteroid City ist wirklich großartig. Ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Na, du musst ihn gucken, Plor! Ich habe ihn doch schon gesehen. 5-mal! In 5 verschiedenen Variationen. Hast du die Kurzfilme gesehen, die den Oscar gewonnen haben jetzt? Nee. Die sind großartig, wirklich. Ganz ja, tolle andere. An. Und die werde ich dir auf jeden Fall aufgeben irgendwann. Oh Gott, nicht noch mehr Wes Anderson. Doch. Das wird. Oh, dieser Podcast wird irgendwann zu einer Ich quäle Plor mit Wes Anderson. Alles, was du mir an Wes Anderson gibst, kriegst du mit russischen Experimentalfilmen zurück, die nicht kürzer als 3 Stunden sind. Vorsicht. Du spielst mit dem Feuer. Dann habe ich aber schon 2 voraus. Zirkalo und das andere war Stalker. Okay. Ich habe auch tatsächlich auf 2 und 1 2-mal den gleichen Regisseur und ich wollte nicht einen Teil draus machen, sondern ich wollte einfach sagen, das ist einer der besten Regisseure unserer Zeit. Und zwar handelt es sich um Luca Guadagnino. Okay. Ein italienischer Regisseur, der aber amerikanische Filme dreht mittlerweile. Und mein Platz 2 von ihm ist A Bigger Splash, ein Film, wo eine Rocksängerin Urlaub macht am Mittelmeer in Sizilien, um ihre Stimme zu schonen, weil die ist etwas mitgenommen. Mhm. Und dann kommt aber ihr Ex-Lover kommt zu Besuch. Sie wird gespielt von Tilda Swinton, ihr Ex-Lover wird gespielt von Ralph Fiennes. Und es geht runter und drüber und es gibt auch irgendwann eine Leiche. Und es ist ganz großartig, weil dieses zum einen wird gezeigt, so dieses Ferien und so ein bisschen dekadente Ferien und das Leben genießen. Hm. Und gleichzeitig wird immer wieder die Flüchtlingsthematik gebracht, weil der Film ist aus dem Jahr 2015 und es wird immer wieder gesagt, und da landen Flüchtlinge und da sind Flüchtlinge. Oh, und der Film kriegt dann so einen Twist ins Politische und ist gleichzeitig ein wundervoller Erotik-Thriller. Ja, was? Ein politischer Erotik-Thriller? Ja, genau. Geil. Und der aber auch ganz viel das Leben einfach feiert. Es gibt unglaublich viele Szenen, wo du einfach nur denkst, ah, das Leben ist schön. Okay. Großartiger Film. 2 Sachen fallen mir bei den Top-Listen immer wieder auf. Das eine ist, du schaffst es jedes Mal, 3 Filme zu haben, die ich noch nie gesehen habe, von denen ich noch nie gehört habe, weil ich nicht weiß, wow, woher nimmst du das alles? Und das zweite ist, was war das zweite? Du wolltest einfach nur 2 Sachen sagen, weil wenn du was Wichtiges sagen willst, musst du es in eine Liste packen. Stimmt. Und Platz 1 ist, dass mir immer wieder auffällt, dass ich immer die gleichen Filme nehme. Nein, das stimmt nicht. Damit tust du dir aber unrecht. Nee, du nimmst halt immer Wes Anderson. Ich nehme halt immer Wes Anderson. Ich ist so lange, bis du alles gesehen hast. Und danach können wir den Podcast einstampfen. Ja. Okay, Platz 1 bei mir. Und es würde dich freuen. Zazie danse le métro. Ah, ja, schön. Ich fand den so großartig. Es war einer der tollsten Filme, die du mir je gegeben hast. Wow. Wirklich. Louis Buñuel, Nouvelle Vague, Slapstick-Komödie, surreal angehaucht. Und das einmal in einem Satz kommen würde, Nouvelle Vague und einer der besten Filme, die du mir gegeben hast. Das hätte ich nie gedacht. Großartig, das ist sehr schön. Mein Platz 1, ich habe es ja schon angekündigt, auch von Luca Guadagnino, dessen Namen echt schwer auszusprechen ist. Ja. Oscar prämiert, Call Me By Your Name aus dem Jahr 2017. Ganz fantastischer Film, spielt auch in Italien im Sommer in den 80ern und erzählt die Liebesgeschichte von einem Jungen, einem 17-Jährigen mit einem Studenten, der für seinen Vater arbeitet, mit dem bezaubernden Timothée Chalamet. Ah. Und ein unglaublich schöner Film einfach. Ich weiß gar nicht, was ich sonst dazu sagen soll. Den muss man unbedingt gesehen haben. Es ist auch ein Film, den ich dir irgendwann mal aufgeben werde. Einer der schönsten Liebesfilme der letzten 10 Jahre wahrscheinlich. Okay, dann gehen wir jetzt wieder zurück in unseren Film. Das war unsere Top 3. Und lass uns mal gucken, ob dieser ganzen Humorschiene und dieser doch langen, langgezogenen Geschichte, die nicht sehr plot-driven ist, noch genug Substanz übrig bleibt. Wie viel Substanz hast du in diesem Film wirklich, Plor? Takeshi Kitano hat in einem Interview mit Sight & Sound gesagt, dass er einen Roadmovie machen wollte, der so ein bisschen was von Wizard of Oz hat. Okay. Und wenn ich sehe, dass in diesem Film Kikuchiro sein Herz findet, seinen Mut findet und seinen Verstand findet, dann sage ich, dieser Film hat doch deutlich mehr Substanz, als man auf den ersten Blick wegen dieser ganzen Slapstick-Einlagen, wegen dieser ganzen Albernheiten und wegen diesem ganzen Kitsch sieht. Nein, du kannst nicht einfach großartige Kunstwerke aus der Vergangenheit nutzen, um dir selbst mehr Substanz anzugedeihen zu lassen. Das funktioniert nicht. Also nur weil du die Referenz darauf machst, hilft dir das nicht. Es hat nicht die Substanz, weil es die Referenz auf Wizard of Oz hat. Es hat die Substanz, weil wir einfach sehen, dass jemand im Kleinen wächst. Ja, okay. Und auch jemand Großes wächst im Kleinen und jemand Kleines wächst im Großen. Und das und am Schluss wird gebogen. Du solltest einen Kalender rausbringen, Flo. Auf jeden Fall. Mit ganz vielen Katzenbildern und Wasserfällen. Und blöden Sprüchen. Ich finde, es ist ein Film, der mich also einmal ganz banal emotional catcht. Okay. Jedes Mal. Ja. Und ich glaube, er catcht mich eben auch, weil er nicht nur mit diesen kitschigen Repetitionen manipuliert, sondern er catcht mich auch, weil er halt wirklich das Herz am richtigen Fleck hat. Und genau wie sein Protagonist in all dieser Ruppigkeit, in all diesem komischen Off-Pacing und so weiter und in diesem bisschen übertriebenen Kitsch und so weiter, hat er das Herz am richtigen Fleck und das ist das Entscheidende. Und dann brauche ich kein Nitpicking zu machen, weil dann kann ich mich einfach darauf einlassen und sagen, ja, danke. Sagte er, nachdem wir 1,5 Stunden Nitpicking betrieben haben. Das ist unser Job. Sonst wäre der Podcast sehr kurz, wenn wir immer nur sagen würden, guck den Film an, denk nicht so viel drüber nach. Aber das sage ich ja gar nicht. Man kann ja auch drüber nachdenken und man findet in diesem Film, glaube ich, auch ziemlich viele Sachen, die interessant sind und man könnte, glaube ich, noch viel tiefer in dieses Rabbit Hole reinsteigen, um ganz viele Anspielungen und so weiter zu verstehen, muss man aber gar nicht, weil er einfach auf dieser ganz basalen Ebene toll funktioniert. Also, meiner Meinung nach kann man sich den Film super gerne anschauen, wenn man einfach viel Zeit haben will, um darüber nachzudenken, was in diesem Film an Substanz drinsteckt. Da hast du wirklich viel Zeit über viele weite, langgehaltene Einstellungen, die nicht genug Substanz haben, um den Film zu tragen. Leider. Ich finde viele Sachen toll an diesem Film, aber ich glaube, er gehört leider nicht zu der Kategorie, muss man sehen. Meiner Meinung nach definitiv ein muss man sehen Film. Tja, Plor. Damit wären wir mal wieder am Let's Agree to Disagree Moment gekommen. Das ist der Moment, wo wir rausgehen und uns prügeln. Ja, machen wir das mal. Aber bevor wir rausgehen und uns prügeln, verabschieden wir dann auch unser Publikum und sagen noch kurz, was wir nächste Woche machen. Ne? Genau, nach dem Jingle gibt es noch einen kleinen Hinweis auf nächste Woche. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart wieder. Vielen Dank, Plor, dir, dass wir diesen Film besprochen haben. Vielen Dank für diesen Filmvorschlag nach draußen an unser Publikum. Wenn ihr Filme für uns habt, die wir sehen sollten, bitte schlagt sie uns vor, wir gucken die, auch wenn wir die beide doof finden. Kann auch passieren. Ist bestimmt schon mal passiert. Ist einmal passiert, glaube ich. Ja. Zoran. Ja, stimmt. Obwohl, aber da selbst da habe ich ein paar Punkte gefunden, um das den stimmt. So ein bisschen zu verteidigen. Ja, ich auch. Einen kleinen. Und Moment, und wir hatten aber auch diesen anderen Film in meinem Himmel, den du ganz okay fandst, wo ich sehr abgehatet habe. Dann. Ja, der, oh Gott. Ja, aber der hatte schon echt schwierige Probleme. Der war sentimental. Ja, ja, ja. Oh Mann. Na, auf jeden Fall schickt uns Filme. Wir freuen uns über jeden Vorschlag. Da müssen wir nicht das ganze Ding so alleine mit unseren Filmen bestücken. Wenn ihr wissen wollt, mit welchem Film Johannes mich nächste Woche drangsalieren wird, bleibt dran. Ansonsten bleibt gesund. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. So, Plor, was gibt's jetzt? Was gibt es? Womit willst du mich quälen nächste Woche? Wes Anderson? Ah, nein, das hebe ich mir noch auf. Oh, aber das, verdammt, warum habe ich das? Hm. Na gut, okay, wir machen erstmal das hier, was ich jetzt vorhabe. Und zwar würde ich dir gerne Adaptation geben. Wir bleiben bei den 2000ern und Adaptation ist von Spike Jonze Regie, aber das Interessantere ist, dass das Drehbuch von Charlie Kaufman ist, der irgendwie immer weirde Sachen geschrieben hat. Ja. Du kennst den Film, oder? Ich kenne den Film und ich mag den Film auch, so viel sei schon mal vorweg gesagt. Das tut okay. Mir ein bisschen leid, dass ich damit schon ein bisschen Wind aus den Segeln nehme, was Kampf betrifft. Okay. Aber hey, schaut euch den Film an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Das ist ein total spannender Metafilm und Metafilme sind immer interessant. Ja, ja, ja. Und dann schauen wir mal, also es ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Vielleicht ändert sich auch meine Meinung. Ja, das ist nämlich bei mir genauso sehr, sehr lange her und ich fand es so wahnsinnig seltsam, diesen Film, und habe gedacht, wow, okay, das so kann ein Film auch sein. Das ist wirklich in einem Alter, wo ich, weiß ich nicht, Anfang 20 war oder so, ne? Und fand ich halt total crazy seltsam. Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Wir haben ja auch schon mal über einen Film von Kaufman geredet, nämlich über I'm Thinking of Ending Things. Ja. Und ich glaube, dieser Film ist auch natürlich auch so, genau wie I'm Thinking of Ending Things, so ein bisschen alter, weißer Mann denkt über sein Leben nach. Vielleicht finden wir auch was wir kritisieren können. Ja. Vielleicht ist es auch sehr viel Boomer-Gejammer, was wir in diesem Film haben, was wir früher nicht so wahrgenommen haben. Mal schauen. Wir haben den Spin schon, wir wissen schon. Oh. Es wird spannend. Schaltet ein nächste Woche, schaut euch den Film an, wie immer. Okay. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.